Laut Meldungen hielten die südkoreanischen Organisationen, und zwar das Kampfkomitee Songju gegen die Stationierung von Saad, das Bürgermaßnahmekomitee der Stadt Gimson gegen die Stationierung von Saad, das Nordmaßnahmekomitee für die Verteidigung der heiligen Städte des Wonbuddhismus Songju, die Landesaktion gegen die Saad-Stationierung und die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Parkgun-Regierung am 28. April auf dem Platz Gwanghwamun in Seoul eine Pressekonferenz ab und verurteilten die USA, die Südkorea zur Zahlung für Saad-Stationierung zwingen. Und die südkoreanische Online-Zeitung Minplus brachte am 28. April einen Leitartikel über die Saad-Einschleppung durch die USA und die südkoreanischen Kriegsfanatiker in den Kreis Songju vom Bezirk Nordgyeongsang.